Die Veranstaltungen zur Gründung der Gedenkkomitees für den großen Führer Genossen Kim Jong-il fanden am 5. Dezember in St. Petersburg in Russland und in der Ukraine statt. Die Komitees beschlossen, zum 5. Todestag von Kim Jong-il bunte politische und kulturelle Veranstaltungen zu organisieren, um sein revolutionäres Leben und seine Verdienste hochzuwürdigen.